mit großer Fernschick und du beherrschst den Augenblick. Der Witz ist so charmant, galant, gewandt. Ach hey, du bist ein besseres Deodorant. Dein Wort ist Wort, deine Leidenschaft Mord. Hey, weil du schaffst dich im Akkord. Dein Wort ist Wort, deine Leidenschaft Mord. Hey, weil du schaffst dich im Akkord. Und du bringst jede Studentin zum Entrücken und füllst deine Lücke aus mit Krücken. Samstags Disco, Baby, und montags Diskussion. Ach hey, ich gab's tausendmal schon. Du bist so herrlich kaputt und dir fehlt jeder Mut. Du als Objekt bist du unheimlich gut. Du bist so herrlich kaputt und dir fehlt jeder Mut. Du als Objekt bist du unheimlich gut. Der Universität, ey Mann, du zündest so unheimlich spät. Und Papa gibt die Kohle für deinen fetten Bauch. Ach hey, ich wünsch, du fällst auf alles rein. Deine Freundschaft ist Geld, deine Liebe gequält. Ich seh dich hässlich und entstellt. Deine Freundschaft ist Geld, deine Liebe gequält. Ich seh dich hässlich und entstellt. Möchte ich jetzt all deine Shows ab, ja Mann, dann stehst du auf Mutterliebe, dicken Titten und mit falschen Wimpern. Hey, auf dem Klo, das mit Pimpern. Du bist so herrlich kaputt und dir fehlt jeder Mut. Du als Objekt bist du unheimlich gut. Du bist so herrlich kaputt und dir fehlt jeder Mut. Doch als Objekt bist du.